das Schlecht, das eine Generation auffrisst. Tradition verpflichten, entgegen jedem Trend. Im Umgeist der Zeit, die Jugend sich verrennt. Nimm es an deine Erde, sei stolz, bevor es zu spät. Bekenn dich zur Heimat, zu deiner Identität. Nimm dein Schicksal, nimm es an. Wie soll es enden, was kommt dann? Das Erbe ist es, das verpflichtet, welches man zerstört, vernichtet. Denn wir wollen leben, einfach nur leben, in diesem Land, das von Gott uns gegeben. Ja, es ist dein, ja, es ist mein, dass unsere Väter bauten Stein für Stein. Sag es ihnen ins Gesicht, es sei ihre Pflicht, dass diese Flamme niemals erlischt. Die Flamme der deutschen Tugend, das Feuer einer identitären Jugend. Herkunft verpflichtet, der Ungeist vernichtet. Sag es, wie es ist, werde der, der du bist. Vernichtet. Sag es, wie es ist, werde der, der du bist.